Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute Soundcheck. L'Underground Musical en France. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Willkommen zum Soundcheck im Deutschlandfunk. Wie immer freitags auf Samstag von 1.05 Uhr bis 3 Uhr hier live aus Köln. Das war die rätselhaft schöne Musik von Pierre Bastien und seinen imaginären Musikmaschinen, Maschinen, die er konstruiert und mit denen er mittlerweile die Welt bereist. Diese Maschinen zeigt Pierre Bastien in vielen großen Galerien und Museen. Er hat mir für diese Soundcheck-Sendung sein Album Les Premières Machines 1968 bis 1988 dankenswerterweise geschickt und wir hörten daraus Marimba Combo. In den letzten Tagen und Wochen hat mich vor allem ein Buch beschäftigt, das mein musikalisches Frankreich-Bild doch radikal verändert hat. Das alte Vorurteil, das ich auch ein bisschen in mir trug, Frankreich habe zwar gute Leute in der Klassik und im Jazz, sei aber viel mehr an Literatur oder auch Film und Comics interessiert als an avantgardistischer Rockmusik. Dieses Urteil muss man revidieren, wenn man das fabelhafte Buch liest, das Eric Dehaye und Dominique Grimaud in einem kleinen Verlag in Marseille veröffentlicht haben. Dieser Verlag heißt Le Mot et le Reste und das Buch heißt, genau wie diese Soundcheck-Sendung, L'Underground Musical en France. Allez, cherche pas, ça changera rien de toute façon. I gave you, you always felt bad with me. We went places, we smashed faces. What else could we do? What else could we do? Apart from all the bad times you gave me, I always felt good with you. But I'm nervous, you are nervous too. What else could have happened to us? What else could have happened to us? I always felt good with you. I am nervous to say you are nervous too. What else could have happened to us? Huh? What else could have happened to us? Erik de Heer, einer der beiden Autoren des Buches, das ich eben erwähnt habe, ist 37 Jahre alt und lebt in der Nähe von Rennes. Dort betreut er seine Website Neosphere, die dem Rock und der Avantgarde-Musik oder der experimentellen Musik gewidmet ist. Bevor Erik sein erstaunliches neues Buch über den französischen Underground der 70er Jahre herausbrachte, erschien bereits im selben Verlag Le Mot et le Reste in Marseille eine ähnlich umfassende Untersuchung von ihm über deutsche Bands, denen die britischen Rockkritiker einst das Etikett Krautrock aufklebten. Ein fürchterlicher Ausdruck, aber alle wissen natürlich sofort, was gemeint ist. Das Buch von Erik de Heer hieß Au-delà du Rock, also jenseits des Rock, die elektronische und experimentelle deutsche Rockmusik der 70er Jahre. Der Co-Autor des neuen Buches über die französische Szene ist der Gitarrist Dominique Grimaud, Gründer der Bands Camisole und Video Aventure, der heute vorwiegend Solo auftritt. Gerade hörten wir Pascal Comelat mit seiner Version eines alten Songs von Faust, einer deutsch-französischen Band, die auf deutschem Boden lebte und vor allem in England sehr populär war in den 70ern. Dieser Song hieß The Sad Skinhead. Und jetzt hören wir erstmal eine der wichtigsten Bands aus den 70er Jahren in Frankreich, Magma, die Band des Schlagzeugers Christian Vander, hier mit dem allerersten Stück aus ihrem ersten Doppelalbum, das damals bei der französischen Philips erschien, mit wilden Saxophon-Soli von Teddy Lasry und Richard Roux, Paris, April 1970. Oh, Der Mai 68 brachte die französischen Institutionen zum Erzittern und stellte die aus der Vergangenheit übernommene soziale Ordnung in Frage. Paradoxerweise behält während dieser Zeit das französische Chanson seine bleierne Umhüllung und die Plattenfirmen stürzen sich auf die angelsächsischen Rockbands, mit denen sie ihren Wohlstand konsolidieren. Aus Zwang und aus freier Wahl begibt sich die experimentelle Musik in Frankreich in Widerstand dazu und wird ein Teil der psychedelischen Gegenkultur, schreibt Eric Dehé. Dieser Underground lehnt die politischen Institutionen ebenso ab wie das französische Showbusiness. Die Bands lassen sich inspirieren vom Psychedelic Rock, von der einheimischen Chanson-Tradition und vom Free Jazz. Alles trägt die Zeichen einer Protesthaltung, eines Willens nach Befreiung und dem Drang zu experimentieren. Diese neuen Bands tragen Namen wie Red Noise, Barricade, Arzuit, Gong, Majun, Lard Free, Magma, Comintern, Crium Delirium, Etrange Foule, Loublon und Eldon, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Sie schaffen sich ihre eigenen Netzwerke und verändern sich 1981 nach dem Sieg der Sozialisten und einer neuen Kulturpolitik. Das Buch L'Underground Musical en France, das Eric Dehé mit Dominique Grimaud verfasst hat, macht den mutigen Versuch und leistet eine enorme Recherche, all die verschiedenen bizarren, irritierenden, obskuren und vergessenen Klänge von damals neu in Erinnerung zu rufen. Eine Form von Rockarchäologie, wie man sie auf diesen Feldern bisher noch kaum angetroffen hat. Und sehr wichtig an diesem Buch finde ich, dass beide Autoren keine Scheuklappen haben, sondern auch sehr in Richtung Free Jazz oder überhaupt zeitgenössischen Jazz schauen. Damit komme ich zu Jacques Tolleau, einem einstigen Wunderkind am Schlagzeug. Mit 11 Jahren schon gab er Konzerte und veröffentlichte 1971 ein Soloalbum mit dem etwas langen, aber schönen Titel, der übersetzt heißt »Wenn der Klang schrill wird, die Giraffe ins Meer werfen«. Tolleau spielt auf diesem Album alle Instrumente selbst mit einem teilweise psychedelisch angehauchten Sound. Und viele haben dieses Werk verglichen mit dem ersten Soloalbum des Soft Machine Drummers Robert Wyatt, End of an Ear. Schlagzeug, Klavier, Orgel, dazu einige elektronische Effekte, so wie sie damals zur Verfügung standen, und auch Tonbandmontagen. Ein Ambiente, das sich später auch auf frühen Alben von Pascal Comelade wiederfinden lässt. Thank you. 1968 erhofft sich die französische Rockpresse unter dem Druck der Ereignisse endlich die Geburt eines französischen Rock, der mit den britischen und amerikanischen Bands konkurrieren kann. Frankreich hatte vorher schon starkes Interesse am Jazz gezeigt, warum also jetzt nicht am progressiven Rock? Doch die Bands, die in Paris und in den Provinzen aufblühen, bekommen nur in Ausnahmefällen die Beachtung, die sie verdienen, und alles, was nicht ins Showbusiness-Programm passt, nannte man damals Rock-Alternativ. Und das war in den 80er Jahren, als hätte es vorher nicht auch schon alternativen Rock bei unseren westlichen Nachbarn gegeben. Das Interesse an dieser Musik der 70er Jahre ist erst in den letzten Jahren wirklich neu aufgeflammt, und erst jetzt erscheinen nach und nach CD-Reissues, Wiederveröffentlichungen vieler der wichtigsten Alben. Für Sie bietet das Buch von Eric Dehé und Dominique Grimaud einen unschätzbaren Führer. Die 23 Euro für dieses Buch sind auch für die Musikfreaks gut angelegt, die nur über rudimentäre Französischkenntnisse verfügen. Dazu auch hier nochmal der Hinweis auf die sehr gute Website von Eric Dehé, www.neosphere.fr. Hier im Deutschlandfunk im Soundcheck geht's jetzt weiter mit dem ersten Stück des allerersten Albums von Lard Free, der Band des Schlagzeugers Gilbert Achtmann. Thank you. war die Gruppe Lard Free, auf die wir später noch zurückkommen werden. Ein Zitat aus dem Buch L'Underground Musical en France. Für die Gegner der Standardisierung, für die Autonomen der Klangforschung ist das Erscheinen der ersten relativ billigen Maschinen zu Beginn der 70er Jahre ein gefundenes Fressen. Die Revox-Maschinen und die Synthesizer VCS3, Synthi AKS, ARP 2600, Minimoog und so weiter erlauben es diesen jungen Musikern, ihr Heimstudio zu bauen bzw. kleine mobile Einheiten zu schaffen. Befreit von den Zwängen der begrenzten Zeiten in großen Tonstudios können sie jetzt in aller Ruhe experimentieren und ihre einzigartigen Klangkreationen aufzeichnen. Der Mai 68 sei nochmal erwähnt. Er bildet auch für den Studenten Richard Pignas den Auslöser, sich auf musikalischem Gebiet zu engagieren. In seiner ersten Band ist der spätere Sänger von Marc Maar, Klaus Blasquist, mit von der Partie. Nach dem Abitur studiert Pignas aber erstmal Philosophie an der Sorbonne und am Centre Universitaire Expérimental in Vincennes. Dort begegnet Richard Pignas 1970 dem Philosophen Gilles Deleuze, während dieser mit Félix Guattari an seinem berühmten Buch Anti-Ödipus arbeitet. Deleuze erklärt sich einverstanden, zu der Musik von Pignas einen Text von Nietzsche zu rezitieren mit dem Titel Le Voyageur. Dieser Text wird sehr wichtig für die aufblühende Avantgarde-Rock-Bewegung in Frankreich. Pignas spielt auf einer Gibson Les Paul 1954 und benutzt einen Synthi AKS, später auch noch diverse andere Synthesizer. Er wird auch der Gründer der Gruppe El Don und das Stück mit Gilles Deleuze taucht auf seinem ersten Album mit El Don auf. In seiner Wohnung auf der Île Saint-Louis in Paris experimentiert Pignas mit zwei Revox-Maschinen nach dem unüberhörbaren Vorbild, dem King Crimson-Gitarristen Robert Fripp, vor allem oder genauer seinen Kollaborationen mit Brian Eno wie etwa dem Album No Pussyfooting. Qui est parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison? Ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur. Pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou pris de lassitude, il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert. Et il se sentira le cœur là de tous les voyages. We'll be right back. soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère. Que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelque moment le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, ils songent à ce qu'il peut donner au jour entre le dixième et le douzième coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Ils cherchent la philosophie d'Adam Midi. Die Gitarren und der Synthesizer von Richard Pignas und die Stimme von Gilles Deleuze auf dem Album Electronique Guerilla aus dem Jahr 1974, wiederveröffentlicht beim verdienstvollen amerikanischen Label Cuneiform. Die Geschichte von Magma füllt wahrhaftig ein eigenes Buch. 1978 hatte Antoine Decaune zur Feder gegriffen und eine ganz brauchbare erste Chronik der Ereignisse bei Magma verfasst. Just in diesen Tagen aber erscheint im Verlag Le Mot et le Reste, um den es hier die ganze Zeit auch geht, ein hervorragendes Buch von Philippe Gournin zum Thema. Und das heißt Magma, Décryptage d'un mythe et d'une musique, also die Entzifferung eines Mythos. Auf 300 Seiten gelingt es Gournin, das sehr schwierige Thema der Geschichte von Magma in den Griff zu kriegen und sowohl spannend als auch informativ über die vielleicht wichtigste aller französischen Underground-Bands zu berichten. In aller Kürze sei hier nun nur noch mal rekapituliert. Magma wurden 1969 von dem Schlagzeuger Christian Vander gegründet, dem Sohn des Jazzpianisten Maurice Vander. Von Anfang an löst ihre Musik sehr unterschiedliche Reaktionen aus, zum Teil sehr leidenschaftliche. Für die einen ist diese Band nicht nur die beste französische, sondern überhaupt die beste Band der Welt. Andere finden ihren Ansatz anbiedernd, die Revolte kitschig und die Musik pompös. Ich muss sagen, als kleines PS, ich fühle mich weder der einen noch der anderen Gruppe zugehörig, aber wenn Sie mit mir vor einigen Wochen den Soloauftritt Christian Vanders als Sänger und Pianist beim Festival Jazz dans le Liberon erlebt hätten, nun, vielleicht hätten Sie auch fluchtartig den Saal verlassen, aber Magma hat großartige Alben hinterlassen. Es gibt die Band seit nunmehr 40 Jahren und wenn man die faszinierenden Aufnahmen der großen Magma-Box wiederhört, die bei Le Chant du Monde erschienen ist, dann kann man eigentlich nur staunen über die Power und Imagination. Philippe Gournin geht in seinem Buch detailliert den Einflüssen von Coltrane und Karl Orff nach, der Fantasiesprache Cobayen, die Christian Vander angeblich im Schlaf sich erträumt haben soll. Er folgt den zahllosen Umbesetzungen und der stilistischen Mutation. Bis zum Album Attack von 1977 gab es in der Tat in der gesamten Rockmusik keine Band, die mit Magma zu vergleichen war. Bezeichnenderweise oder schade, dass Christian Vander dem Autor kein Interview für sein Buch gegeben hat. Vielleicht will er sich das Material sparen für eine Autobiografie. Das machen viele bekannte Rockmusiker. Dafür allerdings erfährt man in dem Buch eine ganze Menge aus dem Mund ihres charismatischen Sängers Klaus Blasquist. Und hier ein Ausschnitt aus Udu Vudu, einem der besten Alben von Magma. Thank you. Magma aus ihrem Album Udivudu, entstanden im Frühsommer 1976 mit dem umwerfenden Bassspiel von Yannick Topp. Der historische Abriss dieser Geschichte des französischen Undergrounds setzt mit dem Jahr 1954 ein, als Elvis Presley in den Sun Studios That's Alright Mama aufnahm. Die beiden Autoren rekonstruieren sofort minutiös, wie die neue Musik in Frankreich rezipiert wird. Es fallen Namen wie Johnny Hallyday und Vince Taylor. Der Dämon des Rock erfasst die französische Jugend. Ein rebellischer Geist macht sich breit. Stuhlreihen gehen zu Bruch. Das Radio sendet fleißig die neue Yeah Yeah genannte Musik. 1963 lauschen 150.000 Franzosen den Gesängen von Hallyday und Eddie Mitchell. Der neue Gott des Rock heißt Bob Dylan. Bei Monoprix gibt's die Anti-Baby-Pille zu kaufen und die Hippies lassen sich die Haare wachsen und die Bärte. Das sind nun Bilder, die uns auch in Deutschland vertraut sind, aber die beiden Autoren von L'Underground Musical en France zielen bald danach auf ein sehr wichtiges musikalisches Phänomen ab, das in hiesigen Büchern über Rockmusik kaum beachtet wird, nämlich den Avantgarde-Jazz. In Deutschland sind sich Jazz- und Rockfans bis auf den heutigen Tag meist spinnefeind. Vor allem die Leute, die beruflich über diese Musiken schreiben. Daran hat auch der Jazzrock meiner Meinung nach wenig geändert. Man lese das nach in den Briefen an Hartmut, wie es Rolf-Dieter Brinkmann zum Beispiel einst erging, wenn er es mal wagte, hier in Köln einen Jazzclub zu besuchen. Der Pianist François Tusk nahm 1965 in Paris sein berühmtes Album Free Jazz auf und es klang tatsächlich wie ein Manifest. Einer der Akteure war Michel Portal. Er spielte damals gleichzeitig mit Pierre Boulez und mit Karl-Heinz Stockhausen, war also ein Grenzüberschreiter par excellence. 1966 entsteht als Ableger der Zeitschrift Jazz Hot das neue Magazin Rock et Folk. Innovative Bands aus England wie Soft Machine und Pink Floyd gehörten, was viele vielleicht nicht wissen, zu den ersten Rockbands überhaupt, die im französischen Fernsehen zu sehen waren. Pascal Comelat und sein Spielzeugorchester mit ihrer Version von Honky Tonk Women. Ein Stück, das für Comelat ganz wichtig wurde und geradezu einen Durchbruch für ihn brachte. Er und viele andere französische Musiker jener Ära waren große Soft Machine Fans. Auf dem ersten Album hatten die Softs 1968 ein Stück mit dem Titel Plus belle qu'une poubelle, also schöner als ein Mülleimer, das die besondere Beziehung der Soft Machine zu Frankreich attestierte. Im Sommer 67 waren die Softs an der Côte d'Azur, hatten am Strand von Saint-Tropez gespielt und den Jet Set erschreckt. Zwei Monate später bekamen sie den Orden des Chevaliers de la Grande Guidouille vom Collège der Paterphysiker im Sportpalast in Paris verliehen. Und auch Cumelat ist ein großer Experte für die Paterphysik. Der Einfluss der Soft Machine auf junge französische Musiker war also von Anfang an sehr groß. Zahlreiche afroamerikanische Jazzmusiker suchten während der Zeit des Vietnamkriegs Zuflucht in Paris, weil dort das Klima für ihre Musik viel offener war als in den amerikanischen Großstädten, allen voran das Art Ensemble of Chicago und Anthony Braxton. Man las Marx und Mao, man entdeckte die Dadaisten und die Surrealisten und man hörte Free Jazz live im American Center. Zu dieser Clique gehörte auch der Drummer Claude Delclos, der im Oktober 68 das Magazin Actuel lanciert. Gleichzeitig wird das Plattenlabel BYG, BYG gegründet. Ein Jahr später findet in Amougy an der französisch-belgischen Grenze auf einem Acker ein heute legendäres Festival mit Jazz- und Rockmusikern statt. Das Line-up liest sich unglaublich. Pink Floyd, Soft Machine, Captain Beefheart, Gong, Don Cherry, Art Ensemble, Archie Shepp und Frank Zappa. Ein 3,5-stündiger Dokumentarfilm existiert von diesem denkwürdigen Ereignis. Amougy gibt der neuen Szene in Frankreich einen enormen kreativen Schub. Die Regale in den Plattenläden füllen sich mit exotischen Klängen. We'll be right back.

Everything is possible, tout est possible, alles ist möglich. Vince Taylor, Pierre Bastien und Jacques Berrocal. Wir machen weiter nach den Nachrichten mit dem zweiten Teil von L'Underground Musical en France.